Staub, der auf die Erde fällt, wurden sie zerstreut in alle Welt. Doch im Traum war sei wieder noch das Land ihrer Väter. Dort vor 2000 Jahren Israel. Fremde unter Fremden waren sie und vergessen ihre Heimat nie. Aus den Ländern der anderen, aus den Ghettos der Städte, kehrten sie eines Tages wieder ein. Shalom, shalom.